Auf einer Fastensynode des Jahres 1075 verkündet der Streitpapst neuen Kampf gegen die Simonie und wiegelt die Massen der Gläubigen gegen die simonistischen Priester auf. Er verbietet die Investitur der Bischöfe durch weltliche Macht. Er lädt deutsche Kirchenfürsten nach Rom und enthebt drei deutsche Bischöfe und den Erzbischof von Bremen ihres Amtes. Sie werden in den Bann getan, genauso wie fünf Räte des Königs Heinrich. Das ist die Kriegserklärung gegen das deutsche Königtum. Der deutsche König kann nicht auf die Investitur verzichten, weil er damit seine wichtigsten Stützen, die Bischöfe, aus der Hand geben und einer fremden Verfügungsgewalt überantworten würde. Dem Papst genügt aber schon gar nicht mehr die kanonische Wahl der Bischöfe, weil er über sie verfügen will wie über Beamte, die er je nach Bewährung und Treue einsetzen und absetzen kann. Aber noch kommt der Streit nicht zum Ausbruch. Heinrich setzt ruhig weiter seine Bischöfe ein, in Italien wie in Deutschland. Er erwägt offenkundig einen Römerzug. Er will auch mit der Pataria aufräumen, die ihm seine oberitalienischen Großen und Bischöfe an die Wand zu drücken droht. Aber der König erwägt erst und Gregor handelt. Der Papst richtet an den König ein Schreiben, darin er ihn auffordert, sich von den gebannten Räten zu trennen, ihn wegen angeblich unsittlichen Lebens tadelt und schließlich mit Bann und Absetzung bedroht. Heinrich aber nimmt den Handschuh auf, den ihm der Papst hingeworfen, und lässt in diesem vielleicht wichtigsten Augenblick seiner Regierung das heiße fränkische Blut sprechen, das danach begehrt, den frechen Gegner zu züchtigen. Eine Reichssynode von Worms, an der 24 deutsche Bischöfe teilnehmen, erklärt Gregor für abgesetzt. Die lombardischen Bischöfe stimmen begeistert zu. Heinrich aber lässt ein scharfes Schreiben an den Papst mit den Worten enden: Ich befehle dir, von dem Stuhle der Stadt, deren Patriziat mir durch Zuteilung von Gott und durch die beschworene Zustimmung der Römer geschuldet wird, herabzusteigen. Wenn doch der Salier diesem Schreiben sogleich seinen Heereszug nach Rom hätte folgen lassen. Dass es nicht geschieht, wird sein Verhängnis. Gregor gibt die Antwort auf der Fastensynode des Jahres 1076. Er enthebt die lombardischen und die in Worms anwesend gewesenen deutschen Bischöfe ihres Amtes. Dann erklärt er den König feierlich in den Bann unter Anrufung des heiligen Petrus, von dem er Hilfe erwartet, nein, fordert, weil er sie fordern zu können glaubt. Er untersagt dem König die Lenkung des gesamten Teutonischen Reiches und Italiens und verbietet, dass man ihm als König diene. Am Ende der Bulle führt er wiederum nicht seine, sondern die Autorität des Apostelfürsten in den Kampf, der ihm auch nach der Meinung der Gläubigen helfen muss, wenn er wirklich das Haupt der Apostel und der Fels der Kirche sein will. Man kann sich die gewaltige Wirkung dieses Bannes auf eine Christenheit, die seit Jahren, ja Jahrzehnten, durch die hinreißende Lehre des Klosters Cluny ganz auf das Jenseits gerichtet ist, gar nicht mächtig genug vorstellen. Für die Allmacht des Papsttums wird in Deutschland eifrig gearbeitet, besonders im Südosten durch den Erzbischof Gebhard von Salzburg und den Bischof Altmann von Passau. Aus dem Schwarzwaldkloster Hirsau, wo von 1069 bis 1091 Wilhelm Abt ist, gehen immer neue Prediger, vor allem Laienbrüder, aus und gewinnen die Massen des Volkes. In dieser Zeit, in deren gesamter Literatur immer wieder von Buße, von der Herrlichkeit der himmlischen Freuden und der Zweifelhaftigkeit alles Diesseitigen die Rede ist, muss der Gedanke etwas Bezwingendes besitzen, dass schon hier auf Erden die Herrschaft des Papstes im Interesse eines reinen und wahrhaft religiösen Lebens zur Bekämpfung der Macht des Teufels notwendig ist. Was haben Menschen, die so denken, für weltliche Notwendigkeiten übrig? Heinrich aber hat alle diese Strömungen und Wirkungen außer Acht gelassen, als er dem Papst die menschlich so begreifliche Kampfansage übersandte, ohne sich seiner wirkungsvollsten Waffe, des Römerzuges, zu bedienen. So bricht die Katastrophe herein. Wie mit einem Schlage fallen die Fürsten von Heinrich ab und die eingeschüchterten Bischöfe hören auf, ihm Stütze zu sein. Die Treue Rudolfs ist dahin, Otto erweist sich wieder als Verräter, ebenso Welf. Auf einem Tage zu Tribur wollen die Großen die Angelegenheit klären. Der Bann hat also nicht etwa die Wirkung gehabt, dass sich die Fürsten erst recht um das bedrohte Oberhaupt des Reiches, die Verkörperung der Nation, geschart hätten. Dieses schändliche Versagen gehört zu den schmählichsten unserer Geschichte. Während die Süddeutschen und Sachsen in Tribur über sein Königtum entscheiden, lagert Heinrich, mit seinen schwachen Truppen zur Ohnmacht verurteilt, links des Rheines bei Oppenheim. Er muss sich verpflichten, an den Papst ein Entschuldigungsschreiben zu richten, seine gebannten Ratgeber zu entlassen und die Treue statt Worms preiszugeben. Unter sich beschließen die Fürsten dann noch weiter zur Neuwahl zu schreiten, wenn Heinrich nicht über Jahresfrist vom Banne gelöst sei. Der Papst aber soll auf einem Reichstag zu Augsburg über die Beschwerden der Fürsten entscheiden. Der König entschließt sich, zunächst einmal die Lossprechung aus dem Banne zu erlangen. Er wendet sich mit seiner treuen Gemahlin und seinem Söhnchen über den vereisten Monzenis nach Italien. Die lombardischen Bischöfe wollen ihm mit dem Schwert gegen den Papst helfen. Er aber eilt weiter nach Süden, nach Canossa, wohin sich Gregor der VII., der schon nach Deutschland aufgebrochen war, flüchtet. Und hier vollzieht sich vom 25. bis 28. Januar 1077 jene tiefe Demütigung des deutschen Königtums, die uns auch heute noch immer wieder die Schamröte in die Wangen treibt. Wenn zu Canossa der König des damals mächtigsten Reiches der Welt sich dreimal am Tage mit bloßen Füßen und härenem Büßergewand vor dem Papst zeigt, um seine Erlösung aus dem Bann zu erbitten, so hat dieser Akt zu jenen Zeiten häufiger Bußübungen gewiss nicht ganz die erniedrigende Bedeutung gehabt, die unser Empfinden damit unbedingt verknüpft. Aber trotzdem ist in jenen Jännertagen in dem Könige das deutsche Volk gedemütigt worden. Und wenn 450 Jahre später ein Martin Luther unter dem Jubel des deutschen Volkes den Kampf gegen das Papsttum führt, so liegt in der Zustimmung der Nation die nachzitternde Verbitterung über die schwere Demütigung, die von Heinrich angefangen gerade unsere besten Kaiser durch Rom erlitten haben. Trotz der Bußfertigkeit des Saliers will Gregor auch jetzt noch am Banne festhalten. Es bedarf der Überredung durch den Abt Hugo von Cluny, der in der Bergfeste anwesend ist, und der Vorstellung der Mathilde, dass der Papst den König, der schon im Begriffe steht, nach Norden abzuziehen, nunmehr vom Banne löst. Heinrich muss sich aber verpflichten, sich der Vermittlung oder dem Schiedsgericht des Papstes in seinem Streit mit den Fürsten zu fügen und diesem auf seiner Reise nach Deutschland keinerlei Hindernis in den Weg zu legen.